Das große Mirakel. Warum bist du eigentlich von Petróleos Mexicanos weggegangen? Ich bin versetzt worden. In Wirklichkeit wollte ich das Thema wechseln. Ich gab mir selbst die Schuld, es aufgebracht zu haben. Dazu noch mit jemandem, den ich so verehrte wie mein Professor für Wirtschaft, Dr. Bernstein. Die als Indianerin verkleidete Serviererin notierte: Orangensaft, Waffeln mit Ahornsirup und amerikanischen Kaffee. Ich dachte eben, dass kein Mensch verstehen kann, was die Presse schreibt, wenn er nicht die politischen Frühstücke besucht. Anders kann man unmöglich die Anspielungen, versteckten Angriffe und Namen verstehen, die in den Zeitungen nicht veröffentlicht, nur angedeutet werden dürfen. Beispielsweise der genaue Umfang unserer Ölreserven. Dr. Bernstein hatte die Angewohnheit, ein Stück Tortilla in seine Spiegeleier zu tunken und geräuschvoll aufzuschlürfen. Ab und zu bekamen dabei seine randlosen Brillengläser Spritzer ab. Zwei nackte, dicke Gläser, die aussahen, als ob sie vor seinen Augen schwebten. Es ist kein politisches Frühstück.